Ja, willkommen zurück zu Reducation hier bei Radio Unerhört 90.1. Wir möchten jetzt im Folgenden ein paar globale Themen ansprechen. Da hat Mo einiges vorbereitet. Und zuerst schauen wir nach Indonesien. Genau, dort gibt es nämlich einen neuen Entwurf, oder gibt es einen Entwurf für ein neues Hochschulgesetz, welches jetzt verabschiedet wurde. Am 13. Juli verabschiedete die Regierung Indonesiens ein neues Hochschulgesetz. Mit diesem neuen Gesetz soll die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes erhöht werden. Indem Hochschulen mehr Autonomie zugesichert wird. Wie wir das ja auch in Hessen kennen, ist damit natürlich überwiegend die Autonomie der Hochschule gemeint, sich Gelder, zum Beispiel durch Forschungsaufträge oder Stiftungsprofessuren, von Akteuren der Privatwirtschaft finanzieren zu lassen. Somit verkommt das Ideal der Autonomie der Hochschule zu einem Propagandabegriff, da die Abhängigkeit ja nicht verschwindet, sondern einfach weitergereicht wird. Im Vorfeld protestierten auch diverse Gruppen dagegen, die sich in einem recht großen Bündnis zusammengeschlossen haben. Das nennt sich National Committee of Education. Es gibt hauptsächlich zwei Gründe, warum aus Sicht der Studierenden das neue Hochschulgesetz abzulehnen ist. Einerseits steht da drin, also wird in dem Hochschulgesetz eine Senkung des Budgets festgehalten für alle öffentlichen Hochschulen um 2,5%. Und gleichzeitig soll der Bereich der Hochschulen in Indonesien geöffnet werden für Anbieter aus anderen Teilen der Welt. Genau, dass es halt für private Anbieter aus anderen Teilen der Welt leicht gemacht wird, Hochschulen, Schulen, Institute oder sonstige Bildungseinrichtungen dort zu eröffnen. Und das führt dann natürlich auch zu einem Ausbau des globalen Bildungsmarktes. Laut der Weltbank gehen aktuell bereits 70% der Studierenden auf private Hochschulen in Indonesien. Das neue Hochschulgesetz wird zu einer noch stärkeren Privatisierung des Bildungssystems in Indonesien führen, da die Ableger von Oxford, Yale oder Sydney University oder wie sie auch alle heißen, gewinnorientiert ausgerichtet sein werden. Und somit befürchten auch Eltern und Studierende, dass sich auch Studiengebühren erhöhen werden. Nicht weiter überraschend, neben diversen linken Gruppen und Studierendenausschüssen wird der Gesetzentwurf auch von der Vereinigung privater Hochschulbildung Indonesiens abgelehnt. Und die befürchten natürlich eine verschärfte Konkurrenzsituation auf dem Markt in Indonesien. Bevor das neue Gesetz aber in Kraft treten kann, wird es noch in den kommenden Wochen im obersten Gerichtshof Indonesiens beurteilt werden. Und da wird auch im Vorfeld wird es da Protestaktionen geben in einigen Städten. Ja, und ich denke, an dieser Stelle hören wir jetzt erstmal noch mal ein Lied. Und danach gehe ich auf ein Joint Venture zwischen Yale University und der National University of Singapore ein. Entschuldigung, ich war ein bisschen langsam gerade. Und zwar, wir hören jetzt von Cultura Profetiza, Ideas Nuevas. Ja, also eben bin ich ja bereits auf das neue Hochschulgesetz in Indonesien eingegangen. Und jetzt möchte ich ein neues Joint Venture vorstellen, was zwischen der Yale University und der National University of Singapore durchgeführt wird. Und zwar ein Projekt, das nennt sich dann Yale NUS College. Dazu gibt es Folgendes zu wissen. Die Regierung des wohlhabenden Stadtstaats Singapur versucht bereits seit Jahren, diesen als Bildungsstandort in der Region zu etablieren. Gerne propagiert diese Singapur als Education Hub. Nun wird die Yale University mit Sitz in Connecticut in den USA gemeinsam mit der National University of Singapore ein College in Singapur eröffnen, das Yale NUS College. Auch das Wall Street Journal berichtete darüber am 16. Juli, also am letzten Montag, und schrieb Folgendes. The wealthy city state has been working for years to become a regional education hub and enhance its citizens' skills set to spur more innovation and make residents more attractive as labor for multinational companies. Stichwort Humankapital. For Yale, the adventure provides a chance to extend the university's brand to fast-growing Asian markets and help to introduce the Western liberal arts tradition to the region. Stichwort Privatisierung von Bildung. In diesem Kontext ist wichtig zu wissen, dass Singapur von einem außergewöhnlich repressiven Staat geführt wird, Dieser duldet keine noch so harmlosen Protestaktionen in der Öffentlichkeit. Auch Menschen in oppositionellen Parteien werden regelmäßig verklagt und somit in den Boykott getrieben. Gleichzeitig ist das Lebensniveau, wenn man es aus einer rein finanziellen und konsumorientierten Sichtweise betrachtet, sehr hoch und vergleichbar mit europäischen Standards. Seit der Begründung des Stadtstaates regiert dieselbe Partei, die People's Action Party, und mit ihr auch die gleiche Familie, nämlich die Familie Lee. Den Stadtstaat gibt es jetzt auch schon seit gut 45 Jahren. Das politische Establishment betont bereits jetzt, dass keine politischen Aktivitäten auf dem Campus oder Gruppen, die sich mit politischen Geschehen in Singapur auseinandersetzen und eventuell sich dazu äußern, von der Regierung geduldet werden. Schließlich haben sich Studierende an dem Yale NUS College an die gleichen Regeln zu halten, wie die Menschen an anderen Bildungseinrichtungen in dem Land auch. Einige Profs der Yale University haben sich aufgrund dieser Verhältnisse gegen diese Zusammenarbeit ausgesprochen, aber ohne jegliche Auswirkung. Und im Sommer 2013 sollen jetzt die ersten Studis am Yale NUS College eingeschrieben werden. Ja. Das war es erstmal dazu. Ja, klingt gut. Freie Bildung und so, ne? Ja, aber ich glaube, das zeigt eher denn auch den tendenziellen Trend zu dieser Marke von Universitäten. Ich meine, Harvard hat auch verschiedene Ableger in Saudi-Arabien, in Dubai, wo man dann in Harvard in einem bestimmten Logo dann studieren kann. Ich meine sogar, die RTWH in Aachen hat auch in der Zwischenzeit irgendwelche Standorte in Nordafrika oder ich bin mir nicht sicher, in Dubai. Und man sieht ja auch immer dieses Exportieren einer gewissen Marke, einer gewissen Elitenmarke, wo dann gewisse Lobbyarbeit gemacht werden wird oder gewisses Geld verdient werden wird in bestimmten Bereichen. Ja, ist auf jeden Fall viel Marketing, was da mitschwingt. Dabei fällt mir auch ein, dass die Ludwig-Maximilian-Universität in München zufälligerweise auch in Singapur einen Ableger hat. Ja. So ein Zufall. Ja, ich fand es auch bei Indonesien interessant zu sehen, dass es eben mal wieder mehr oder weniger die gleiche Entwicklung ist, die wir hier beobachten können oder auch in Nordamerika, Südamerika. Ja, in Sachen Hochschulmarken sind wir vielleicht noch nicht so weit. Also, wir haben so ein paar Beispiele, aber es ist jetzt so, also ich meine, wir können uns ja auch hier einen Philips Uni Pulli kaufen, 50 Euro, aber es ist ja noch nicht das gleiche wie Harvard. Ja, aber das mit den Marken, also wir haben ja einmal diese tollen Exzellenz-Universitäten, ich glaube in der letzten oder vorletzten Sendung hatten wir da schon mal drüber gesprochen, also die von der Bundesregierung gefördert werden, weil sie so toll sind. Ja. Und zum anderen, also das, was wir hatten mit dem CHE-Ranking, also das ist ja auch durchaus Markenbildung, also wird ja auch mit geworben, so dass man da den ersten Platz belegt hat, weil man die meisten Beamer hat oder sowas. Also nicht, ja, und also das ist ja auch schon diese Markenbildung, ja, oder du hast es angesprochen. Aber ich glaube, genau dieser Prozess von Yale und jetzt auch diese LMU, die Ableger hat, oder eben Harvard, die das auch schon oft hat, zeigt doch vielleicht sogar diesen globalen Trend für dieses Elite-Label, die bestimmte Leute einfach haben wollen für ihr Studium. Oder also, brauchen. Oder brauchen, ganz genau. Und genau da kann man vielleicht auch irgendwie einen gesellschaftlichen Prozess irgendwie rekonstruieren, wo man sagen kann, es ist ökonomisch, global irgendwie schon fast ein Bedarf da, dass man sich für sein Studium, für seine Ausbildung ein gewisses Label verschaffen muss, dass man überhaupt noch irgendwie einen Job bekommt oder einen Job in dieser gewissen Richtung. Mhm. Und ist das nicht vielleicht dieser globale Trend, der genau, was Mo gesagt hat, das einfach auch herzeichnet? Mhm. Auf jeden Fall. Ja, also dieser Trend produziert dann diese Nachfrage und diesen Markt sozusagen, ne, der sich dann weltweit ausbreitet. Aber ist die Frage, ob der Trend die Nachfrage schafft oder ob die Nachfrage der Trend schafft? Ja. Das ist wieder die Frage. Ich glaube. Naja, gut, ich meine, es wird ja auch Geld damit verdient. Und da würde ich schon eher dazu tendieren, dass der Trend die Nachfrage schafft. Aber gut, da kann man sich sicher drum streiten. Ja. Gut, dann hören wir noch ein Lied und danach geht's weiter mit Bremen. Ja, wir hören jetzt von Wax Taylor, I Own You. Do it live! Bildung ist keine Ware. Do it live! I Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Ja, herzlich willkommen zurück zu Reducation, hier bei Radio Unhört 90.1. Wenn ihr uns mal erreichen wollt, dann könnt ihr das unter der E-Mail-Adresse reducation@w4eg.de, Reducation einfach mit A. Oder auf Facebook gibt es eine Seite und da gibt es auch eine Freedom-Seite und eine Freedom-Gruppe und ein Freedom-Profil, mit dem könnt ihr befreundet sein. Dann seid ihr fast mit Reducation befreundet. Dann gibt es auch noch die Internetseite freedom.net und da gibt es eine Reducation-Sektion, wo man uns auch erreichen kann. Über den Astor findet man es bestimmt auch. Genau, es gibt eine Menge Wege und wir würden uns über ein bisschen Input und Feedback sehr freuen. Und wenn ihr voll das spannende Thema habt, sind wir, glaube ich, auch offen, dass ihr uns mal besuchen könnt. Also genau. Vielleicht auch nochmal einen besonderen Teil. Ihr habt gemerkt, dass wir heute mal wieder nur Männer sind, weil ja. Irgendwie keine Frau mit uns spielen will. Abgesehen von Sarah. Und das ist halt auch schon wieder voll scheiße, dass sie darf die Lieder moderieren und wir reden über die inhaltlichen Sachen. Ja, naja, aber ich mache ja auch die Technik nebenher. Da kann ich schwer mitdiskutieren. Ja. Aber also. Genau, das ist eben. Eigentlich wollte Justina, die auch in einigen Sendungen dabei war, heute noch kommen, hat es aber dann zeitlich doch nicht geschafft. Und ja, wir würden uns echt auch über mehr Frauen hier in der Sendung freuen. Weiterer Kanal fällt mir gerade noch ein, wäre Soundcloud. Da laden wir den Podcast immer hoch. Das ist nochmal so ein soziales Netzwerk für sich und darüber kann man uns natürlich genauso erreichen. Ja, oder auch Twitter. Marburg streikt ist da, oder Freedom ist eigentlich, glaube ich, der Name mittlerweile. Kann man uns auch erreichen. Genau. Ja, dann würden wir jetzt zu Bremen kommen. Genau, wie eben schon angekündigt, möchte ich jetzt einen kurzen inhaltlichen Beitrag bringen zu aktuellen Ereignissen in Bremen. Dort protestieren nämlich schon seit einigen Tagen die Schülerinnen gegen Kürzungen. Bis zu 1500 Schülerinnen und Schüler haben da am 10. Juli gegen Kürzungen im Bildungsbereich demonstriert. Und die Schülerinnen waren in einem Sternenmarsch von 8 Schulen aus in die Innenstadt vor den Hauptbahnhof und dann vor das Gebäude der Bildungssenatorin gezogen. Und blockierten zeitweise auch Straßenkreuzungen. Und das Ganze wurde innerhalb von 48 Stunden organisiert, hauptsächlich über Facebook. Und Anlass für die Demonstrationen sind Kürzungen bei den Lehrstellen in Bremen. Lehrkräfte, die in den Ruhestand gehen, würden nicht ersetzt, kritisierten die Schülerinnen. Und zum Teil könnten sogar einzelne Fächer nicht mehr ausreichend angeboten werden an einer Schule. Das muss man sich mal vorstellen. Einen Tag später versammelten sich etwa 2000 Eltern und Schülerinnen erneut, um gegen die Kürzung zu protestieren. Und am Mittwoch, dem 11. Juli, wurde in diesem Kontext auch die Oberschule Findorf von aufgebrachten Schülerinnen für einige Stunden besetzt. Gegen Mitternacht wurde die Besetzung von Polizeikräften leider aber wieder aufgelöst. Und auch heute kam es erneut zu Protesten an einigen Schulen und in der Innenstadt. Also das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen und es bewegt sich weiterhin was in Bremen. Ja, ist sehr schön zu sehen, dass auch Schülerinnen aktiv werden und ihrem Unmut äußern. Auf jeden Fall. Und es ist irgendwie bedenkenswert, dass man das nicht mitbekommt. Ja, in Massenmedien war dazu nichts, soweit ich weiß. Ja, also ich habe auch nichts davon mitbekommen. Vor allem unter einer sozialdemokratischen Bildungssenatorin in Bremen. Ja. Naja gut, die Parteien machen da nicht so einen großen Unterschied. Anscheinend. Ja. Okay. Ja, wollen wir da gleich noch mit Dakar weitermachen? Ja, wäre ich dafür. Okay, also an der Universität von Dakar wird auch gestreikt, nämlich für mehr Mitbestimmung. Heute, dem 19. Juli, streikt die Studierendenschaft an der Dakar University, einer mit etwa 35.000 Studierenden der größten öffentlichen Hochschulen in Bangladesch. Warum das Ganze? Der Streik wurde ausgerufen, um sich Wahlen für eine Studierendenvertretung zu erkämpfen. Um dem Streik Nachdruck zu verleihen, wurden die Eingänge zu Hörsälen von Studierenden verriegelt. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass es bereits seit 22 Jahren keine Wahlen für ein Studierendenparlament an der Hochschule mehr gab und somit eine aktive Studierendenvertretung nicht existent ist. In Reaktion auf diesen Umstand wurde der Hochschulleitung eine Frist von 48 Stunden unterbreitet, in der sie einen Termin für eine Wahl hätte aussprechen können. Dies tat sie aber nicht und somit wurde beschlossen, vorerst für einen Tag Vorlesungen gemeinsam zu boykottieren. Und eigentlich liegt es in der Verantwortung des Vizekanzlers oder der Vizekanzlerin, die Wahlen regelmäßig zu arrangieren. In den letzten 22 Jahren wurde der Vizekanzler bzw. die Vizekanzlerin von den Regierungsparteien des Landes berufen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und des Weiteren ist der Präsident von Bangladesch gleichzeitig der Kanzler aller Hochschulen des Landes. Und das erklärt dann natürlich auch, warum es in den letzten Jahrzehnten keine Wahlen an den Hochschulen gab. Der Staat befürchtet, dass sich oppositionelle Kräfte an den Hochschulen entfalten könnten und an der Institution Hochschule verstärkt Konflikte ausgetragen werden könnten. Bereits heute kündigten die Studierenden an, dass es zu Großdemonstrationen und weiteren Protestaktionen kommen wird, falls im Laufe des Tages kein Termin für eine Wahl an der Dhaka University bekannt gegeben wird und es nicht unverzüglich zu einer stärkeren Demokratisierung an den Hochschulen kommt. Ja, krass. Ja. Also so ein System muss man sich echt zuerst mal vorstellen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir bleiben beim Streikthema und ich erzähle noch was zum Global Education Strike, genauer die Koordination, die gerade läuft. Wir haben ja in den vergangenen Sendungen über den Global Education Strike schon mehrmals berichtet, aber für alle, die denen das jetzt nichts sagt, eine kurze Zusammenfassung. Im Herbst diesen Jahres, also genauer am 18. Oktober, sowie vom 14. bis zum 21. November, werden in vielen Regionen der Welt gemeinsame Protestaktionen gegen die zunehmende Kommerzialisierung von Bildung und für freie emanzipatorische Bildung stattfinden. Ja, momentan läuft da die Koordination, und zwar online. Aktive treffen sich regelmäßig in Chat-Treffen und kommunizieren über E-Mails und soziale Netzwerke. Außerdem gibt es auch online gemeinsame Arbeitspapiere, die in sogenannten Pads bearbeitet werden. Das Pads sind im Prinzip Textdateien, die im Internet hinterlegt sind und an denen einerseits alle mitwirken können und andererseits auch für alle nachvollziehbar ist, wer da was geschrieben oder geändert hat. Und so wird da in diesem Rahmen wird da zum Beispiel gerade an einem globalen Aufruf für den Global Education Strike gearbeitet. Um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, möchte ich jetzt ein bisschen was vorlesen aus diesem Work in Progress, also das, was sich gerade noch in der Bearbeitung befindet, dieses Aufrufes. Und die ersten Zeilen hören sich da so an. Are you also struggling against cuts in education? Are you one of the many drowning in student debt? Do you feel that the increasing pressure to perform just makes you sick? Does the restriction to the access of education, for example, through ever-increasing tuition fees make you angry? And do you have enough of everything being disparately measured, even the unmeasurable, and competitiveness being the only criteria dictating everything? Then this is not a coincidence, and you're not alone. It's about time that we do something about this together. We are all people affected by this increasing commodification and commercialization of education. It's time for us to unite worldwide. Ja, das waren die einleitenden Worte des globalen Aufrufs, der sich wahrscheinlich sogar jetzt gerade im Moment in Bearbeitung befindet durch ganz viele Aktive auf der ganzen Welt. Und wir möchten eigentlich einfach nochmal dazu aufrufen, dass sich da jeder beteiligen kann, der sich diesen Zielen auch verschrieben fühlt. Und das Ganze funktioniert eben über diese Online-Chats. Die nächste ist am 28. oder 29. Juli, das ist ein Wochenende. Und dann ist es entweder Samstag oder Sonntag, das steht noch nicht ganz fest. Wenn es feststeht, dann kann man das nachlesen auf ism-global.net. Das ist die Seite der International Student Movement. Und da findet man auch die Links zu den eben beschriebenen Pads. Es gibt zum Beispiel auch ein weiteres Pad, wo Leute ihre Kontaktinformationen hinterlassen, um eben die Vernetzung voranzutreiben und auch angeben, für welche Regionen, also im Prinzip da, wo sie wohnen und da, wo sie Einfluss üben können, welche Regionen sie informieren wollen, wo sie mobilisieren wollen, um eben einen gewissen Überblick zu schaffen, wenn man zum Beispiel jetzt in Marburg ist, mit welchen Leuten man sich am besten vernetzt, um zum Beispiel hier dann zu mobilisieren. Oder wenn man in Gießen wohnt oder ne, irgendwo oder in Deutschland oder Frankreich oder in irgendeinem Land in Europa. Gleiches eben für Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika. Es sind wirklich Leute aus allen allen Teilen der Welt beteiligt. Und daher nochmal der Aufruf, macht damit, wenn ihr das auch so seht, wenn ihr auch davon betroffen seid und wollt, dass gerade speziell in Marburg auch was dazu stattfindet. Sind wir auch hier von der Sendung und auch vom Referat für internationale Vernetzung gerne bereit, euch weiterzuhelfen und also falls ihr da Hilfe braucht. Genau. Ja, sonst würde ich sagen, spielen wir nochmal Musik. Ja, wir hören jetzt von Manu Chao Mentira.